Schönen Mongobaum, o Mädchen, sieh den schönen Mongobaum. Wie wünsch mir, dass wir uns unter diesen Mongo sehen. Wie wünsch mir, dass wir uns unter diesen Mongo sehen. Schönes Mädchen, so biete keinen anderen Mann. Schönes Mädchen, so biete keinen anderen Mann. Du musst noch warten, bis ich mit dem Studium fertig bin. Dann kauf ich dir ein Plastikauto mit einem Brautkranz drin. Bye.